Pfingste. Was drückt es aus? Es drückt aus, du bist Geist. Sag mal, ich bin Geist. Ich bin Geist. Ich habe eine Seele. Und ich wohne in einem Körper. Geist steht über Seele. Was ist Seele? Verstand, Wille, Gefühl. Okay? Seele steht über Körper. Das ist die Ordnung Gottes. Wenn diese Ordnung durcheinander kommt, nichts gut. Okay? Haben wir schon drüber gesprochen. Der Geist ist fähig, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Der Geist wird eins mit Gott. Gott macht sich eins mit unserem Geist, weil er Geist ist. Gott kann sich nicht eins machen mit unserem Körper, weil er nicht Körper ist. Gott kann sich auch nicht eins machen zunächst mit unserer Seele, weil er nicht Seele ist, sondern Gott macht sich eins mit unserem Geist. Und von dort her, aus unserem Geist, beeinflusst er und prägt er und gestaltet er um unsere Seele und unseren Körper. Das ist die göttliche Ordnung. Von Gott zu unserem Geist, zur Seele und zum Körper. Okay? Also sag nochmal, ich bin Geist. Ich habe eine Seele. Und ich wohne in einem Körper. Und mein ganzes Geist oder mein ganzes Leben als Christ, so kannst du sagen, sag mal, mein ganzes Leben als Christ hat seinen Ursprung wo? Im Geist. Das Leben als Christ hat seinen Ursprung im Geist, nie in der Seele und schon gar nicht im Körper. Amen. Dein ganzes christliches Leben ist ein geistliches Leben. Deswegen sagt man ein geistliches Leben. Viele Christen sagen, ja, wir leben ein geistliches Leben und meinen damit einfach ein christliches Leben. Aber ich sage dir, ein christliches Leben ist eigentlich nur dann christlich, wenn es ein geistliches Leben ist. Halleluja. Ein seelisches Leben wäre kein christliches Leben, sozusagen. Ja? Und nur aus der geistlichen Ebene kommt all das, was Gott für uns eigentlich geplant hat, ins Sichtbare. Okay? Und im Endeffekt ist es so, und darüber möchte ich jetzt heute Abend sprechen, weil das haben wir ja alles schon behandelt, aber ich möchte jetzt heute Abend noch über einen wichtigen Schlüssel sprechen. Und zwar, was ist der Schlüssel, um dein geistliches Leben, das du in Christus bereits hast, Jesus lebt in dir, du bist Geist, Gott lebt in dir. Das heißt, du hast in deinem Geist oder du bist in deinem Geist bereits neu durch die neue Schöpfung. Du bist in deinem Geist bereits von Neuem geboren, von Neuem geschaffen. Was ist jetzt der Schlüssel, damit all diese geistlichen Realitäten, die sich jetzt hier zwischen dir und Gott abspielen oder die da sind einfach, zwischen dir und Gott, die sich einfach dort befinden, die abholbereit sind. Was ist der Schlüssel, damit es von dieser Ebene hier oben, hier nach unten auf die tieferen Ebenen kommt? Was ist der Schlüssel? Susanne, eins. Halleluja. Sag's mal laut, pass auf. Glaube. Amen. Halleluja. Glauben. Der Schlüssel heißt Glauben. Die Zutat, die entscheidende Zutat, um Dinge aus dem Raum des Geistes, aus dem Raum des Unsichtbaren, die Dinge, die in Gott bereits da sind, die entscheidende Zutat, um die Dinge, die in Gott bereits da sind, ins Sichtbare zu bringen, ist Glaube. Und zwar eine bestimmte Art von Glauben. Es gibt mindestens zwei Arten von Glauben. Ich glaube sogar, dass es eigentlich drei Arten gibt. Ich werde es euch gleich ein bisschen erklären. Es gibt verschiedene Arten von Glauben. Eine Art von Glauben ist der sogenannte Sinneserkenntnisglaube. Das heißt, die Menschen in der Welt sagen, ich glaube, was ich sehe. Amen. Ich glaube, was ich fühle. Ich glaube, was ich rieche. Ich glaube, was ich schmecke. Ich glaube einfach, was meine fünf Sinne mir sagen. Das ist der sogenannte Sinneserkenntnisglaube. Du könntest auch sagen, der sogenannte seelische Glaube. Okay? Das heißt, es gibt einen Glauben, der bewegt sich hier auf dieser Ebene. Hier auf dieser Ebene ist der seelische Glaube zu Hause. Oder du kannst es auch Sinneserkenntnisglaube nennen. Ja? Das ist eine Art zu glauben. Und wie viele kennen irgendjemanden, der sagt, ich glaube nur, was ich sehe? Hast du schon mal gehört? Kommt dir nicht ganz unbekannt vor. Ne? Das ist der Sinneserkenntnisglaube. Die zweite wesentliche Art zu glauben ist der biblische Glaube. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Das heißt, es gibt eine Art zu glauben, eine biblische Art zu glauben, eine Art zu glauben, wie die Schrift sagt. Was ist das für ein Glaube? Es ist ein Glaube, der ganz offensichtlich nicht an die Dinge glaubt, die er sieht, hört und fühlt in erster Linie. Es ist also kein Sinneserkenntnisglaube, sondern es ist ein Glaube an eine höhere Dimension. Es ist ein Glaube, der sich in einer höheren Dimension bewegt. Man könnte sagen, es ist ein Glaube an Dinge, die man nicht mit den natürlichen Sinnen wahrnimmt. Das ist das erste Kriterium dieses Glaubens. Es ist ein Glaube an Dinge, die man nicht mit den Sinnen wahrnimmt. Hebräer 11, Vers 3 sagt, durch diesen Glauben, das ist ja der biblische Glaube, durch diesen Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, also geschaffen sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Mit anderen Worten, du könntest auch sagen, sodass das Sichtbare nicht aus Dingen heraus geschaffen worden ist, die man mit den Sinnen wahrnehmen kann. Du könntest auch sagen, dieser Glaube glaubt, dass es eine Realität hinter der sichtbaren Realität gibt. Diese biblische Art von Glauben glaubt, dass es Dinge gibt hinter dem, was die Menschen dieser Welt die Welt nennen, dass es sogar Welten gibt hinter dieser Welt, die du nicht mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst, aber die trotzdem nicht weniger real ist. Amen. Halleluja. Du verstehst, dass die Welten nicht durch Sichtbares erschaffen worden sind, verstehst du, sagt Hebräer 11, Vers 3, durch diesen Glauben. Das heißt, was kommt zuerst, Verstehen oder Glauben? Glauben. Ja, was heißt ja, wie heißt es hier? Durch diesen Glauben verstehen wir. Die Welt sagt, weil ich das verstehe, glaube ich es. Die biblische Art zu glauben ist, ich glaube es und deshalb verstehe ich es. Hast du schon mal festgestellt, dass für dich Glauben, wenn du jetzt zum Beispiel schon eine Weile Christ bist und du kennst so die christlichen Grundlagen und du versuchst jemand aus der Welt das zu erklären, hast du schon mal festgestellt, dass für dich das total logisch ist, aber für den irgendwie nicht? Für den scheint es nicht logisch zu sein. Aber für dich ist es vollkommen logisch. Warum? Weil dein Verstand es versteht, aber bevor es verstehen konnte, braucht es den Glauben. Und der, mit dem du vielleicht in der Welt sprichst, hat diesen Glauben noch nicht empfangen, er ist noch nicht in diesem Glauben und deshalb versteht er es nicht. Und er widerspricht ständig. Er sagt, nein, nein, nein, so kann es nicht sein, das stimmt nicht, das passt nicht und so weiter. Ich verstehe das nicht. Für dich ist es aber vollkommen logisch. Warum? Weil du es durch Glauben verstehst. Alles Entscheidende, die Bibel lehrt, alles Entscheidende verstehst du durch Glauben. Alles, was letztendlich wirklich dein Leben ausmacht und dein Leben bestimmt, verstehst du durch Glauben. Nicht durch deine fünf Sinne und nicht durch deinen Verstand. Das heißt nicht, dass dein Verstand dann eben außen vor ist. Nein, er versteht es dann, aber zuerst muss geglaubt werden. Halleluja. Okay? Das heißt, der Türöffner in das Leben, du könntest so sagen, der Türöffner in dieses Leben hier oben, in dieses geistliche Leben, in dieses göttliche Leben, in dieses Leben gemäß den geistlichen Realitäten Gottes, der Türöffner für dieses Leben ist der biblische Glaube. Ja? Das heißt, hier können wir den biblischen Glauben ansiedeln, hier auf dieser Ebene. Ja? Auf dieser Ebene. Das ist die göttliche Ebene. Ja? Die göttliche Ebene ist Glauben, wie die Schrift sagt. Dort verstehst du, dass Dinge erschaffen worden sind, nicht aus Sichtbaren, sondern aus einer Realität, die hinter dieser Realität ist. Man könnte es jetzt so sagen, oder man könnte jetzt noch eine dritte Art des Glaubens einführen, sagen wir mal so. Eine dritte Art des Glaubens wäre die. Es gibt Menschen, die glauben nicht nur sinneserkenntnisgemäß, sondern die glauben auch an eine geistliche Realität. Stimmt? Ich habe mich jetzt gerade erst neulich im Fitnessstudio, habe es am Sonntag erzählt, mit jemandem unterhalten, der absolut an die geistliche Realität glaubt. Der glaubt, dass es hinter dem, was wir sehen, noch eine andere Dimension gibt. Das ist ein geistlicher Glaube. Das heißt, er hat einen geistlichen Glauben. Er hat keinen biblischen Glauben, aber den geistlichen Glauben. Es gibt auf dieser Welt, in Deutschland noch gar nicht mal so viele, aber weltweit sehr viele. Wenn du nach Afrika gehst, wenn du nach Indien gehst, wenn du in die dritte Welt gehst, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die in einem geistlichen Glauben unterwegs sind. Die Maria hat es jetzt erzählt, und das haben wir ja auch gesehen in Uganda, die Menschen in Uganda zum Beispiel, die haben alle fast einen geistlichen Glauben. Die leben alle aus ihrem Geist heraus irgendwie. Die Frage ist halt immer, aus welchem Geist? Und auf welcher Basis sind sie unterwegs? Also sie haben einen geistlichen Glauben. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Geistlicher Glaube und somit geistliches Leben ist immer stärker als seelischer Glaube und seelisches Leben. Immer. Und zwar egal, ob es biblischer Glaube ist oder eben nur geistlicher Glaube. Du könntest eine dritte Art des Glaubens, könntest du hier ansiedeln, auf dieser Ebene. Der geistliche Glaube. Okay? Ich zeige dir gleich, was du daran sehen kannst. Das sind eigentlich drei Ebenen des Glaubens, kannst du sagen. Die niedrigste Ebene des Glaubens ist der seelische Glaube, der Sinneserkenntnisglaube. Ich glaube nur, was ich sehe. Das ist die niedrigste Art des Glaubens. Menschen, die auf dieser Ebene unterwegs sind, sind tendenziell leicht manipulierbar, schwach, achterbahnmäßig unterwegs, einfach von Geistern leicht zu manipulieren. Warum? Weil Geist immer stärker ist als das Natürliche. Ein Mensch ohne Jesus und ohne die Bibel, der geistlich unterwegs ist, ist stärker, ich sage sogar, geht sogar so weit zu sagen, der ist sogar stärker unter Umständen in bestimmten Situationen des Lebens stärker sein, sogar als ein Christ, der in seelischem Glauben unterwegs ist. Amen. Das ist der Grund, warum es immer noch Christen gibt, die zwar Christen sind und die auch die Bibel glauben irgendwie, aber die trotzdem von Geistern dominiert werden. Sie sind nicht auf der Ebene des biblischen Glaubens unterwegs, sondern auf der Ebene des seelischen Glaubens. Und jemand kommt mit einem gewissen geistlichen Glauben, sagen wir mal, ein Okkultist kommt, opfert ein Huhn als Beispiel, das machen die ja gern, opfert ein Huhn und das setzt eine gewisse Kraft frei. Ich meine, ist natürlich unvergleichlich mit der Kraft, die freigesetzt worden ist, als der Vater im Himmel seinen einzigartigen Sohn geopfert hat. Das ist unvergleichbar, weil was ist ein Huhn gegenüber dem Sohn? Verstehst? Und dann noch dem sündlosen Sohn. Also ist natürlich ungleich schwächer, aber trotzdem setzt sich eine gewisse geistliche Kraft frei, weil Opfer setzt immer eine gewisse geistliche Kraft frei. Setzt sich eine gewisse geistliche Kraft frei. Wenn ich jetzt selbst als Christ nur auf dieser Ebene des seelischen Glaubens unterwegs bin, das ist jetzt eben wichtig für uns alle, wenn ich nur auf dieser Ebene des seelischen Glaubens unterwegs bin, dann kann mich tatsächlich irgend so einer, der sein Huhn opfert, um mich zu manipulieren, kann der mich unter Umständen manipulieren, weil ich nicht die Stärke habe, ihm zu widerstehen auf dieser Ebene. Amen. Kannst du es sehen? Das ist der Grund, warum zum Beispiel Menschen in der Welt, die geistlich unterwegs sind, wie zum Beispiel der Dalai Lama oder andere geistliche Menschen, so viel Einfluss haben auf die Menschen. Sie haben Einfluss, weil sie eine Realität kennen, die hinter dieser Realität ist. Sie sind deswegen noch nicht im biblischen Glauben unterwegs, aber sie sind in einer geistlichen Realität unterwegs. Besiegte Christen sind normalerweise in einer seelischen Realität unterwegs. Aber wenn Jesus Christus in ihnen lebt, widerspricht sich das eigentlich, weil wenn Jesus Christus in dir lebt, der Auferstandene, kannst du nicht besiegt sein. Also sag mal, ein besiegter Christ ist eigentlich ein, das gibt es eigentlich gar nicht. Das kann es eigentlich gar nicht geben. Und trotzdem kannst du es manchmal beobachten, warum? Weil du dich immer entscheiden kannst, auf welcher Ebene des Glaubens du unterwegs bist. Wenn du auf dieser seelischen Ebene des Glaubens unterwegs bist, dann bist du leichte Beute für Geister. Wenn du jetzt aber auf einer geistlichen Ebene unterwegs bist und im Gegensatz zum Dalai Lama zum Beispiel oder zu anderen geistlichen Persönlichkeiten, bist du auf der Basis des Wortes Gottes und auf der Basis der Wahrheit unterwegs, das heißt auf der Basis von Jesus Christus, wie stark bist du dann, frage ich dich. Ja, das ergibt sich schon hier aus dieser Hierarchie. Der biblische Glaube ist natürlich weit stärker. Du könntest auch sagen, biblischer Glaube ist eigentlich, genauer gesagt, göttlicher Glaube. Göttlicher Glaube. Jesus hat gesagt, hab Glauben Gottes. Kennst du es? Jesus hat gesagt, hab Glauben Gottes. Und er hat nicht nur gesagt, hab Glauben Gottes, sondern er hat in der neuen Schöpfung den Glauben Gottes zur Verfügung gestellt. 2. Petrus 1,1 sagt, dass wir den gleich kostbaren Glauben empfangen haben wie Jesus. Das heißt, die gleiche Art zu glauben, wie Jesus lebt, durch die neue Schöpfung in uns als Christen. Das Problem ist nur, wir wissen es manchmal nicht. So wie diese, ich habe schon öfters erzählt, das Beispiel, aber es passt hier wieder so gut, von dieser Okkultistin auf Indonesien, die in der geistlichen Ebene, hier auf diesem Ebene des geistlichen Glaubens unterwegs war, sich die Christen angeschaut hat und sie sich angeschaut aus der Sicht des Geistes und gesagt hat, ja, wenn ich diese Christen anschaue, dann sehe ich eigentlich, das, was die haben, ist viel stärker als das, was ich habe und ich hätte überhaupt gar keine Chance gegen das, was sie haben. Nur ihr Problem ist das Problem dieser Christen, also die sie jetzt gesehen haben, das warst nicht du und das war nicht ich, das war nicht wir, aber das waren irgendwelche Christen, die sie gesehen haben. Das Problem dieser Christen ist, dass sie wissen es nicht. Mit anderen Worten, es ist ihnen nicht bewusst. Es ist ihnen nicht bewusst, wer in ihnen lebt. Sie bewegen sich nicht auf der Ebene des göttlichen Glaubens, den Jesus ihnen eigentlich gegeben hat. Sag mal, ich habe Glauben Gottes. Eieieiei. Du hast Gottes Art zu glauben empfangen in der neuen Schöpfung. Das muss uns klar werden als Christen. Das müssen wir realisieren. Oh, Shikita Basando. Weißt du, ein Christ, der auf dieser Ebene des biblischen Glaubens unterwegs ist, ist ein Sieger. Wir haben vorgesungen, Jesus ist unser Sieg. Amen. Jesus ist unser Sieg. Wer auf dieser Ebene unterwegs ist, ist immer auf der Ebene des Siegers unterwegs. Der kann gar nicht unter irgendwas sein. Der kann auch nicht von irgendwelchen Okkultisten manipuliert werden. Weißt du, wenn jetzt hier irgendein Satanist kommt und sagt, oh, den Georg muss man stoppen, ich glaube, wir opfern ein paar Hühner. Weißt du, dann sage ich, da lache ich ja. Ja, ehrlich, da lachen ja die Hühner, wirklich. Dann sage ich, was kann die Power von ein paar Hühnern, die geopfert werden, bewirken im Vergleich zu der Power, die in mir ist. Und weißt du, im Unterschied vielleicht zu anderen, glaube ich das. Verstehst du, ich glaube der Realität Gottes in mir. Ich glaube, dass der in mir lebt, 1000-mal stärker ist, als der in der Welt lebt. Ich glaube das. Hey, deswegen könnt ihr ihre Hühner opfern oder ihr was weiß ich was tun, ihren Zirkus machen. Das, weißt du, das ist Zirkus. Oh, hast du schon gehört, was jetzt die Satanisten wieder machen? Du, ehrlich gesagt, womit die sich beschäftigen, ist mir egal. Damit verschwende ich doch nicht meine Zeit. Ich bin nicht auf dieser Ebene unterwegs. Verstehst du? Ich bin nicht auf der Ebene des geistlichen Glaubens unterwegs. Und ich bin schon erst recht nicht auf der Ebene des seelischen Glaubens unterwegs. Sondern ich bin unterwegs auf der Ebene des göttlichen Glaubens. Ich bin unterwegs auf der Ebene des Glaubens, wie die Schrift gesagt hat. Dem wortgemäßen Glauben. Halleluja. Was ist die Grundlage? Da bin ich eigentlich schon dabei. Was ist die Grundlage für diese Art von Glauben? Was ist die Grundlage für diesen Glauben? Die Grundlage für diesen Glauben ist, was du siehst, hörst und fühlst, okay? Die Grundlage für den geistlichen Glauben ist einfach, okay, ich habe erkannt, es gibt eine Realität hinter der Realität, es gibt eine geistliche Welt und da kann man zum Beispiel durch Hingabe oder durch Opfer kann man bestimmte Kräfte freisetzen, kann man bestimmte Dinge tun, das ist der geistliche Glaube. Aber was ist der göttliche Glaube? Ja, es steht hier im Prinzip schon, der göttliche Glaube ist basiert auf dem Wort Gottes. Also auf dem, was er sagt. Eieieiei. Und ich sage dir, das ist die stärkste Power. Amen. Weil die Bibel selber sagt, das Wort Gottes, Jesaja 55, glaube ich, Vers 10 und 11, glaube ich, ist es, heißt es, das Wort Gottes kehrt niemals leer zurück. Das Wort Gottes hat die Power, das zu bewirken, wozu es gesandt ist. Das Wort Gottes hat die Power, kein Wort von Gott, heißt es in Lukas 1, kein Wort von Gott wird kraftlos sein. Das Wort Gottes beinhaltet die ganze Kraft, die in Gott ist. Wenn ich also auf der Ebene des Wortes Gottes unterwegs bin, und verstehst du, mit Wort Gottes meine ich nicht nur einfach, ich bin mit dem Buch unterm Arm unterwegs. Verstehst du, manche Christen denken, die Power liegt darin, dass sie immer das Buch unterm Arm haben. Die Power liegt nicht im Buch, aber dieses Buch und nur dieses Buch enthält die Botschaft Gottes an diese Menschheit. Enthält das Wort Gottes. Kein anderes Buch enthält das Wort Gottes. Kein anderes Buch enthält diese gute Nachricht an diese Menschheit, die man Evangelium nennt. Das ist der Unterschied zwischen der Bibel und jedem anderen religiösen Buch. Du kannst es überhaupt nicht vergleichen. Weißt du, manche sagen, ja, da gibt es verschiedene religiöse Bücher, da gibt es die Bibel und da gibt es den Koran und dann gibt es die Bhagavad Gita oder so ähnlich, ne? Da gibt es das und dann gibt es das Buch Mormon und dann gibt es da verschiedene Bücher und ja, das sind halt einfach verschiedene religiöse Bücher. Aber weißt du, es wäre sogar bis zum gewissen Grad richtig, wenn du jetzt in der Bibel nur das Alte Testament nehmen könntest. Dann könntest du noch sagen, okay, da kann ich das Alte Testament neben den Koran legen und kann sagen, gut, das sind irgendwie zwei religiöse Bücher vielleicht. Aber spätestens dann, wenn du das Neue Testament dazu nimmst, spätestens dann, wenn du das Evangelium dazu nimmst, weißt du, dann geht es gar nicht mehr um zwei religiöse Bücher, sondern geht es hier um die Botschaft Gottes an diese Menschheit, um das alles verändernde, verwandelnde Wort Gottes und dort eben nur um ein religiöses Buch. Ja. Das ist überhaupt nicht auf dieser Ebene, verstehst du? Das ist gar nicht die Ebene. Was willst du vergleichen? Weißt du, manche sagen, ja, jetzt vergleichen wir mal den Koran mit der Bibel oder jetzt vergleichen wir mal dieses Buch mit der Bibel oder so. Weißt du, du kannst es gar nicht vergleichen, es gibt gar keine Vergleichsgrundlage. Weil das eine ist ein religiöses Buch und das andere ist das Wort Gottes. Das lebendige Wort Gottes, mit dem Gott 100% identifiziert ist. Von dem er selber sagt, in Johannes 1, Vers 1, sagt er, im Anfang war das Wort. Welches Wort? Das geoffenbarte Wort. Im Anfang war dieses Wort und dieses Wort war bei Gott und dieses Wort war Gott. Hey, hey, hey. Das heißt, Gott ist 100% identifiziert mit seinem Wort. 100%. Und dieses Wort ist das Fundament für den Glauben, von dem 1. Johannes 5, Vers 4 sagt, der die Welt überwindet. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Hat. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Hat. Sag mal, hat. Schon hat, schon passiert, ist schon überwunden, ist schon erledigt. Verstehst du? Was musst du dich noch beschäftigen mit dem, was der Teufel tut? Ist schon erledigt. Der Teufel ist schon erledigt. Weißt du, die Bibel sagt nicht, mehr als alles, worauf man sonst achtet, achte auf den Teufel. Sondern die Bibel sagt nur eine Sache. Er sagt, mehr als alles, worauf man sonst achtet, achte auf dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das heißt, halte dein Herz rein für Jesus, halte dein Herz rein für die Kraft Gottes, halte dein Herz rein für seine Liebe, halte dein Herz rein für das Wort Gottes, basiere da alles, jede Regung deines Herzens, jedes Gefühl deines Herzens, jeden Gedanken deines Verstandes, jedes Gefühl deiner Seele, basiere es fest auf dem Wort Gottes und alles andere ist für dich erledigt. Weil dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Wovor müssen Christen sich noch fürchten? Ich sage dir, Christen müssen sich vor nichts fürchten. Ich sage dir sogar, Christen dürfen sich vor nichts fürchten. Ich sage dir sogar so, Angst ist Sünde. Amen, weil Angst ist Unglauben. Und Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird kommen und euch überführen von der Sünde, nämlich von der Sünde, dass sie mir nicht glauben. Amen. Angst ist Sünde. Und mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, sagt die Bibel. Also wenn du eine Regung der Angst spürst in deiner Seele, eliminier sie. Amen. Das ist nicht der Glaube, wie die Schrift sagt. Verstehst du? Wenn du mit geistlichem Glauben unterwegs bist, kannst du immer noch Angst bekommen. Zum Beispiel Angst vor Dämonen ist auf dieser Ebene eine sehr häufige Sache. Menschen, die geistlich unterwegs sind, haben viel Angst vor Dämonen. Vielleicht nennen es nicht alle Dämonen, jetzt zum Beispiel Esoteriker würden es vielleicht nicht Dämonen nennen, aber die haben dann Angst vor dem oder die haben Angst vor dem. Die sind unsicher in dieser unsichtbaren Welt. Warum? Weil sie den Herrn, der Herren nicht kennen. Weil sie den Herrn, den König, die stärkste Macht, die stärkste Kraft nicht haben. Also haben sie Angst. Aber Furcht, sagt die Bibel, 1. Johannes 4,16, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Bam. Schicki. Also sieh Furcht immer als dein Feind an. Manche Leute sagen, ja, Furcht ist eine Schutzfunktion für dich. Wenn du irgendwo Angst kriegst, dann sagt dir die Furcht, dass du da gehen sollst. Das ist aber nicht der biblische Glaube. Das ist der Sinneserkenntnis-Glaube. Oder maximal der geistliche Glaube. Oh, da spüre ich einen Geist, da kann ich nicht sein. Ich sagte, da wo ich bin, können 100 Geister gleichzeitig sein. Ich bin auf dem Ich bin auf dem göttlichen Glauben unterwegs, deswegen lebe ich auf der Ebene des Sieges, egal wie viele Geister sich um mich herum bewegen. Ich bewege mich über den Geistern. Das ist meine Position. Meine Position ist nicht auf der Ebene der Geister, weil ich ja den Herrn der Geister habe. Das heißt, auf diesen beiden Ebenen des Glaubens gibt es immer noch Raum für Angst. Manchmal haben sogar Menschen, die im geistlichen Glauben unterwegs sind, fast mehr Angst als Menschen, die im Sinneserkenntnisglauben unterwegs sind. Beim Sinneserkenntnisglauben hängt es einfach davon ab, was sie für Umstände haben. Ganz einfach. Wenn die Umstände gut sind, haben die Leute im Sinneserkenntnisglauben wenig Angst. Sagen, okay, mein Auto passt, meine Wohnung passt, mein Gehaltscheck passt, die Rente ist sicher, also Halleluja. Haben sie keine Angst. Ja? Menschen, die auf der geistlichen Ebene unterwegs sind, haben unter Umständen sogar mehr Angst, weil sie Dinge geistlich spüren, aber weil sie nicht auf der höheren Ebene unterwegs sind, löst es Angst bei ihnen aus. Sie spüren hier einen Dämon, sie spüren da einen Dämon. Sagen, oh ja, da habe ich einen Geist gespürt. Oh, da kann ich nicht sagen, Hilfe, oh, das ist ein Geist, das ist ein Geist. Ja, ich frage dich mal ehrlich, was glaubst du, wie viele Geister sind in dieser Welt? Milliarden von Geistern. Also im Schnitt hat bestimmt jeder Mensch auf dieser Welt irgendwo einen kleinen Dämon in sich sitzen. Also im Durchschnitt jetzt. Ne? Also im Durchschnitt. Okay? Das sind Milliarden von Geistern. Musst du deswegen den ganzen Tag angstvoll herumlaufen? Nein, die Frage ist, auf welcher Ebene des Glaubens bewegst du dich? Sag mal, ich bewege mich auf der göttlichen Ebene. Ich bewege mich auf der Ebene über den Geistern. Halleluja. 2. Korinther 5, 7 heißt es, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Auch nicht durch unsere Wahrnehmung. Weißt du, auch bei deiner Wahrnehmung ist immer die entscheidende Frage, entspricht die Wahrnehmung dem Wort Gottes? Halleluja. Weißt du, die entscheidende Sache ist eigentlich die, wie wird göttlicher Glaube in deinem Leben verstärkt? Wie kann er wachsen? Wie kann er Substanz gewinnen? Das heißt, im Hebräer 11, Vers 1 heißt es, der Glaube, also dieser göttliche Glaube, ist eine Substanz. Sag mal Substanz. Ist eine Substanz. Und zwar eine Substanz dessen, was man bisher nur gehofft hat. Ein Überzeugtsein oder Überführtsein oder man kann auch sagen, eine Gewissheit von Dingen, die man in Klammern noch nicht sieht. Aber es ist eine Substanz. So, wie kommst du an diese Substanz heran? Das scheint ein sehr erstrebenswertes Ziel zu sein, oder? Das hast du jetzt schon erkannt, dass du das hier da oben willst, oder? Wer will noch lieber hier da sich aufhalten? Oder da? Ist alles nicht so attraktiv, ne? Im Endeffekt wollen wir uns alle da oben aufhalten. Ja, wir müssen mal hier zwischendurch das Ding rumschieben, weil ihr seht ja gar nichts, gell? Okay? So. Wir wollen uns alle hier oben aufhalten. Ja? Sind wir uns einig? Also, wie kommen wir an diese Substanz, wie die Bibel sagt, diese Substanz göttlichen Glaubens? Das Erste habe ich vorher schon ganz klar gesagt. Ich habe gesagt, das Erste, was wir realisieren müssen, ist, wir empfangen diesen Glauben in dem Moment, wo wir Jesus Christus empfangen. Das ist schon mal Grundvoraussetzung. Okay? Also, ein Gebet um Glauben, so wie die Jünger gesagt haben zu Jesus, Herr, mehre uns den Glauben. Was hat Jesus gesagt? Super gebetet. Gut, hier hast du ein Pfund Glauben. Nein. Jesus sagte, vollkommen verkehrt, ein Gebet um Glauben, können Sie es auch so sagen, ein Gebet um Glauben ist eigentlich Unglauben. Ja klar, weil in dem Moment, wo du betest um Glauben, bekennst du ja, dass du nicht glaubst. Also dass kein Glauben da ist. Ein Gebet also um Glauben ist Unglauben. Ein Gebet um Glauben gibt es gar nicht für einen Christen. Amen. Du solltest als Christ nicht um Glauben beten, weil 2. Petrus 1,1 sagt, dass du in Christus den gleich kostbaren Glauben empfangen hast. Wie der Petrus und damit auch wie Jesus und wie alle anderen im Leib Christi. Durch Jesus Christus hast du den Glauben Gottes empfangen. Das musst du glauben. Das musst du glauben, das heißt, das musst du bekennen. Was hat Jesus gesagt, als sie zu ihm gesagt haben, mehre uns den Glauben? Wie hat er geantwortet? Er hat gesagt, er ist gar nicht darauf eingegangen, auf das mehre uns den Glauben, sondern er hat einfach nur gesagt, wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn, und das haben wir alle durch Jesus in uns, Wenn du nur Glauben hast wie ein Senfkorn, was wirst du dann tun? Wirst du dann beten und sagen, Herr, mehre mir den Glauben? Nein, was wirst du tun? Du wirst sprechen, sagt er. Du wirst es bekennen. Du wirst sprechen, sagt Jesus, zu dem Berg, hebe dich hinweg und er verpflanzt dich ins Meer und er wird tun, was du sagst. Halleluja. Was also tust du? Du sprichst, du bekennst. Du sagst, ich habe Gottes Glauben. Sag, ich habe Gottes Glauben. Du bekennst Glauben an Dinge, egal was du fühlst. Also das Erste, was du realisieren musst, ist, du hast den Glauben Gottes in dir. Amen. Das Zweite, die zweite Realität ist die, dieser Glaube Gottes in dir braucht Ernährung. Das ist wie ein Lebewesen. Wenn du ein Lebewesen nicht regelmäßig fütterst, stirbt es ab. Stimmt, egal welches, vom Einzeller bis zum Schimpansen, wenn du, bis zum Menschen, wenn du ihn nicht fütterst, stirbt er ab. Amen. Das heißt, du hast Gottes Glauben in dir, aber dieser Glaube braucht Nahrung. So, und jetzt sind wir am entscheidenden Punkt. Was ist die Nahrung für den Glauben Gottes in dir? Römer 10, Vers 17. Sag Römer 10, Vers 17. Römer 10, Vers 17. Also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Was ist also das Fundament, was ist die Nahrung für deinen Glauben, worauf basiert dein Glauben? Da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, bei dem, was das Wort Gottes sagt. Amen. Glaube, wie die Schrift sagt. Das Wort Gottes ist die Basis, um deinen Glauben stark zu machen. Okay? Und wenn dieses Wort Gottes seinen Platz bekommt in deinem Leben, deswegen sagt Paulus Kolosser 3, 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Wenn dieses Wort Gottes in dir Platz bekommt, und damit meine ich nicht, dass die Bibel einen Platz auf deinem Regal bekommt oder auf deinem Schreibtisch. Und damit meine ich auch sogar nicht mal nur, dass du die Bibel dreimal durchgelesen hast, obwohl es ja gute Sache ist, die Bibel durchzulesen. Sondern ich meine, dass wirklich die Realität dieses Wortes in deinem Leben, in deinem Sprechen, in deiner Seele, in deinem Denken letztendlich seinen Platz bekommt, dann wird dein Glaube stark. Amen. Halleluja. Deswegen sagt Jesus, weißt du, was war die Botschaft von Jesus? Die große Bußbotschaft von Jesus. Ja? Die große Botschaft von Jesus. Markus 1, 15 sagt er, die Zeit ist erfüllt, sagt er. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Kehrt nun um, tut Buße, kehrt um. Metanoia steht da. Das heißt, ändert euer Denken. Ändert euer Denken und was? Und glaubt die gute Nachricht. Wie wird also dein Denken verändert? Oder so ausgedrückt, klarer ausgedrückt, in welche Richtung muss sich dein Denken verändern? In Richtung Glauben an das Evangelium. Alles geht darum, dass dein Verstand, dein Wille und dein Gefühl hier auf dieser Ebene immer mehr das Wort Gottes glaubt. Dann wird aus seelischem Glauben göttlicher Glaube. Dann wird aus substanzlosem geistlichen Glauben, der irgendwo umherirrt in der unsichtbaren Welt, göttlicher Glaube. Dann wird aus einem besiegten Christen ein siegreicher Christ. Halleluja. Dann wird aus einem schwachen Christen ein starker Christ. Dann wird aus einem besiegten Christen ein überwinder Christ. Halleluja. Und das sollten eigentlich alle Christen sein. Amen. Wir sind es. Sag mal zum Nachbarn, du bist es. Es ist in dir. Eieieiei. Du brauchst also das Wort Gottes, um deinen Glauben zu ernähren. Und ich habe ja über das Wort Gottes schon eine Stunde gemacht in diesen Grundlagenlehren die letzten Wochen. Wenn du vom Wort Gottes sprichst, wie gesagt, dann sprechen wir nicht einfach nur vom Buchstaben und einfach davon, dass du einfach die Bibel nur durchliest. Sondern wenn wir vom Wort Gottes sprechen, dann sprechen wir im Zentrum immer von diesem Evangelium. immer von dieser guten Nachricht, immer von dem, was Jesus Christus für uns getan hat, was er aus uns gemacht hat und was er jetzt durch uns tun will. Das, wozu er uns befähigt hat, das, was das Wort Gottes uns zusagt. Man könnte auch sagen, die Verheißung, das, was Gott uns zusagt, was er sagt, das ist die gute Botschaft. Jesus hat nicht gesagt, tut Buße und bekennt jede eure Sünden, sondern er hat gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Halleluja. Und wenn du irgendwas zu bekennen hast, bekenn es. Okay, also Sünde jetzt meine ich. Aber das Ziel, das Ergebnis muss sein, dass dein Denken ist gemäß dem Wort Gottes. Das heißt, dein Denken muss evangeliumsgemäß sein. Wenn du 150.000 Sünden bekennst und am Ende hast du zwar alle Sünden bekannt und sagst, wow, jetzt habe ich wirklich alle Sünden los, aber du hast ein totales Sündenbewusstsein am Ende. Nach dem Motto, meine Güte, bin ich schlecht und oh, hoffentlich mache ich nicht noch mehr Fehler in meinem Leben und am besten, ich mache gar nichts, weil sonst mache ich am Ende noch einen Fehler und jetzt bin ich so rein und ich muss jetzt einfach nur noch meine Reinheit bewahren, damit ich dann irgendwann mal mit Jesus in den Himmel gehen kann und jetzt mache ich einfach möglichst gar nichts mehr und sichere meinen Stand der Heiligkeit ab und so weiter. Wenn das das Ergebnis ist, dann hast du gar nicht wirklich Buße getan im Sinne von Jesus. Weil Jesus hat gesagt, das Ergebnis deiner Buße muss Glaube an das Evangelium sein. Das Ergebnis deiner Buße, deiner Umkehr, muss ein Denken sein, das evangeliumsgemäß ist. Das heißt, am Ende musst du zum Beispiel unbedingt glauben, dass du ein wunderbar, herrlich geliebter Sohn, eine wunderbar geliebte Tochter des Vaters bist. Wenn du das am Ende nicht glaubst, dann hast du die Buße in die falsche Richtung getan. Dann bist du in die falsche Richtung umgekehrt. Dann bist du in Richtung Verdammnis umgekehrt, anstatt Richtung Glauben. Manche Christen kehren Richtung Verdammnis um, anstatt Richtung Glauben. Und am Ende das Ergebnis ist dann, wir sind alle nur Würmer, wir sind alles so schlecht, weil wir haben schon 100.000 Sünden bekannt und immer kommen noch mehr zum Vorschein. Ja, und wenn sie dann damit fertig sind, dann fangen sie an, ins dritte und vierte Glied zu gehen. Sagen sie, ja, aber die Sünden von meinem Großvater habe ich noch vergessen. Und die von meinem Urgroßvater. Und dann, ich sage es dir wirklich, dann gibt es tatsächlich eine Lehre, tatsächlich im Leib Christi, gibt es eine Lehre, die geht sogar noch weiter zurück. Ich sage dann, ja, du bist deswegen noch nicht geheilt, weil ich sehe da ganz klar in einem prophetischen Bild, im Jahr 1557 hat einer deiner Vorfahren mit einer Armbrust seinen Nachbarn erschossen. Und das wird heimgesucht an dir. Und erst wenn du das bekannt hast, dann bist du frei. Und schau, jetzt kann ich dir was Gutes deutlich machen. Es gibt sogar Christen, die habe ich gehört, die geben dir sogar Zeugnis und sagen, und nachdem ich das bekannt habe, weil mir das so gelehrt wurde, bin ich frei geworden. Jetzt wird's ganz entscheidend. Was ist die Basis für deinen Glauben? Schau, du kannst, das ist immer wieder genau an dem Punkt. Glaubst du deiner Erfahrung oder glaubst du dem Wort Gottes? Die Tatsache, dass irgendwas funktioniert, heißt noch lange nicht, dass es wahr ist. Amen. Was mir der Mann im Fitnessstudio erzählt hat, dass er rückgeführt worden ist in vergangene Leben von irgendeinem Medium und so weiter und dort gesehen hat, was er dort alles gemacht hat in seinem alten Leben, verstehst du? Das hat er ganz sicher erlebt, verstehst du? Das hat er erfahren. Und deswegen glaubt er jetzt daran. Er glaubt an das, was die Frau ihm erzählt hat, wie das ist. Der glaubt daran, dass es ein vergangenes Leben war. Ist das, was er jetzt glaubt, deswegen die Wahrheit? Solltest du also einfach nur glauben, weil du eine Erfahrung hast? Verstehst du, du kannst Erfahrungen erzeugen auf dieser geistlichen Ebene. Auf dieser Ebene des geistlichen Glaubens kannst du alle möglichen Erfahrungen erzeugen. Ich glaube, dass die Frau, bei der er war, eigentlich von Gott her eine prophetische Gabe hat und einfach Menschen im Prophetischen aktivieren kann. Aus göttlicher Sicht. Das heißt, die könnte Leute aktivieren, offensichtlich Visionen zu haben. Das ist eine geistliche Sache. Das ist zunächst mal ganz neutral. Leute haben diese Fähigkeit in die Zukunft zu sehen. Leute haben diese Fähigkeit, sind geistliche Fähigkeiten. Aber die Frage ist, oder die entscheidende Sache ist, sind sie mit der Wahrheit unterwegs, basiert das, was sie tun, auf der Wahrheit oder nur auf einer bestimmten Erfahrung, die sie mit einer bestimmten Gabe machen? Kannst du sehen? Wenn die Basis nicht die Wahrheit ist, sind sie geistlich unterwegs auf dieser Ebene, aber sie gehen trotzdem verloren. Amen. Und das Ergebnis wird nie positiv sein. Weil nur die Wahrheit macht frei. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht die Erfahrung wird euch frei machen. Ja, ich habe das erfahren. Ich hatte mal jemand da, allen Ernstes, es ist schon Jahre her, viele Jahre her, der kam zu uns nach Hause, der war sogar im Reisedienst unterwegs in manchen Ländern und kam zu uns nach Hause und hat uns erzählt, ich habe eine totale Gabe, überall zu spüren, wenn irgendwo dämonische Mächte sind. Und okay, das ist eine Gabe. Bei dem war das dann so, der hat es dann so gemacht, der hat sich zum Beispiel gesagt, ja, da saß ich auf, bin ich auf dem Schiff gewesen und dann habe ich mich auf einen Stuhl gesetzt und plötzlich bin ich aufgesprungen und habe gesagt, dieser Stuhl ist total unrein. Da saß jemand total Unreines drauf. Und dann haben sie rausgefunden, dass es sogar gestimmt hat. Und was haben sie dann gemacht? Dann haben sie den Stuhl verbrannt. Eieieiei. Was ist, verstehst, was ist das Ergebnis einer solchen Handlung in Bezug auf dein Glaubensleben? Was ist das Ergebnis von einer solchen Handlung? Das Ergebnis ist, dass du glaubst, dass so ein läpperlicher Stuhl, auf dem irgendjemand saß, stärker ist als der Geist Jesu Christi in dir. Das glaubst du, deswegen musst du ihn verbrennen. Ich meine, der ging so weit, der hat keine Veranstaltung gemacht in einem Raum, also bei uns hat er nicht gepredigt, das habe ich auch nie zugelassen. Aber der hat tatsächlich in Veranstaltung gegangen und hat gesagt, diese Anlage, die war vorher in einem dämonischen Rockkonzert, mit dieser Anlage kann ich keinen Gottesdienst machen. Da mussten die eine neue Anlage besorgen. Teurer Spaß. Und du sagst, okay, weißt du, zumindest, ich meine, wenn du schon so sensibel bist, ich glaube, dass er so sensibel ist. Ich glaube, dass es auch sogar stimmt, was er gesehen hat. Ich glaube, dass die Erfahrung stimmt. Aber ich glaube trotzdem, dass die Handlung nicht der Wahrheit entsprechend ist. Weil selbst wenn ich das empfinde und wenn ich dann damit ein Problem habe, dann kann ich doch wohl sagen, in Jesu Namen, Anlage, du bist gesegnet, du gehörst jetzt mir und hier regiert Gott. Ich meine, die Anlage an sich ist ja neutral, die kann ja nichts dafür, ob sie in einem Rockkonzert war oder sonst irgendwo. Ja, also, wo ist das Ende, verstehst du? Dann sage ich am Ende, ja, der Friedemann, der hat heute gesündigt und jetzt hat er an den Knöpfen gedreht, da kann keiner mehr an den Knöpfen drehen. Nein. Verstehst du? Dann kommt der Nächste und sagt, oh, Hilfe. Also wo endet das Ganze? Ich sag dir, wo das Ganze endet. Das Ganze endet in einem vollkommen verrückten Glauben an Dinge, die dem Evangelium total entgegengesetzt sind. Amen. Weil Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und Römer 5,17 sagt, wer den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen hat, der wird im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wenn ich nicht mal über eine Anlage oder über einen Stuhl herrschen kann, wie soll ich denn dann über Teufel herrschen? Kannst du sehen, wie verrückt das ist? Also deswegen ist so wichtig, dass jede Lehre, auch jede, selbst jede christliche Lehre, die du glaubst, sie muss 100% übereinstimmen mit dem Wort Gottes. Und zwar nicht nur, dass dir jemand einen Bibelvers aus 3. Mose 25, Vers 27 zitiert, sondern dass dieses Wort mit dem Evangelium konform geht. Verstehst du? Bring dieses Wort, bring diese Lehre dich in ein stärkeres Bewusstsein deiner Autorität oder hinterlässt es ein Schwächebewusstsein, ein Angstbewusstsein, ein Bewusstsein irgendwie drunter zu sein, hinterlässt es ein solches Bewusstsein hinter dir, dann sage ich dir eins, dann ist es ein religiöser Geist, der das Ganze inspiriert und es ist nicht die Wahrheit. Hey, und selbst wenn 1000 Leute sagen, ja, aber als ich das gemacht habe, dann bin ich frei geworden. Als ich den Stuhl verbrannt habe, plötzlich, wow, wurde alles frei. Ich sage dir, ja, hättest du anders geglaubt, hättest du den Stuhl nicht verbrennen müssen und wärst trotzdem frei gewesen. Schicki. Verstehst? Die Erfahrung ist nicht das entscheidende Kriterium. Ja, es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Wir haben gebetet für den Vor-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ahn von dieser Person und dann wurde diese Person geheilt. Ja, dass es funktioniert hat, heißt nur lange nicht, dass es biblisch ist. Weil wo hast du das biblische Mandat, irgendwelche Sünden zu bereinigen, die 500 Jahre alt sind? Also selbst wenn du den alten Bund nimmst, hast du maximal drittes und viertes Glied. Also geht es bis zu den Urgroßeltern, maximal. Aber das ist so der alte Bund. Ja? Das ist nochmal in meinem Evangelium, im neuen Bund heißt es, wir sind erlöst von der vätervererbten Lebensweise. Also das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Aber wenn du noch wenigstens irgendwie ein bisschen biblisch sein willst, kannst du ja drittes oder viertes Glied von mir aus. Aber alles, was weitergeht, weißt du, da hört es auf. Da ist definitiv Grenze. Irgendwann mal muss man Schicht im Schacht sein mit dem Bekennen und mit dem Suchen und mit dem Bereinigen und mit dem Ah und Dämonen suchen und brrr. Und die Christen müssen anfangen zu herrschen. Wie viel Bußmärsche willst du noch machen? Wie viele Stadien willst du noch freibeten? Wie viele Gebetsreisen willst du noch da und dorthin machen, um noch irgendwie die Diana der Epheser runterzureißen oder sonst irgendjemand? Weißt du, vor 2000 Jahren war die Diana der Epheser. Die liegt auch schon längst im Grab. Ja, okay, das ist jetzt die Himmelskönigin und so weiter. Ja, manches hat eine gewisse Berechtigung, verstehst? Aber das Entscheidende ist, was ist das Ergebnis am Ende? Was ist dein Bewusstsein am Ende? Wenn das Bewusstsein am Ende nicht ist, ich glaube dem Evangelium, ich lebe im Bewusstsein dieses göttlichen Glaubens, ich lebe in diesem siegreichen Glauben, ich bin in dem Bewusstsein, wo immer ich hinkomme, muss der Teufel sich beugen, sogar vielleicht schon ohne, dass ich ein Wort sagen muss. Wo immer ich hinkomme, da wird der Teufel fliehen, so wie bei Jesus, der kam nach Gerasa. Da steht nicht mal, dass er vorher den Starken gebunden hat oder irgendwas oder zu den Jüngern gesagt hat, ja, tut, mach geistlichen Kampf, wir kommen jetzt in ein sehr umkämpftes Gebiet, das ist voller Dämonen. Nein, der kam einfach ans Ufer und dann kam der besessene Gerasener, in dem dieser Starke dieser Region war, kam schon auf ihn zugerannt und sagte, oh, Sohn Davids, willst du uns vor der Zeit quälen? Das heißt, die haben sich von selber gemeldet. So muss es sein. Jesus ist nicht auf Dämonensuche gegangen. Schicki. Weißt du, zu oft schieben Christen Dinge auf Dämonen, die eigentlich ihre Verantwortung sind. Weißt du, wenn deine Seele irgendetwas empfindet, was nicht mit dem Wort Gottes konform geht, dann würde ich mal in erster Linie sagen, herrsche über deine Seele. Und nicht such Dämonen. Und gib die Schuld den Dämonen. Ja, weil der neben mir noch dämonisch belastet ist, deswegen konnte ich heute den Gottesdienst überhaupt nicht genießen. Weißt du, die Frage ist ja, wie entschieden bist du, deiner Seele zu sagen, dass sie den Gottesdienst genießt und dass sie sich ausrichtet und dass sie sich konzentriert und dass sie sich aufs Wort Gottes ausrichtet? Oder wie sehr schaust du noch auf den, der neben dir ist? Oder auf irgendwas im Äußeren oder Umstände oder irgendwas oder was andere Menschen sagen? Weißt du, der biblische Glaube, der göttliche Glaube, das ist auch noch, das sage ich dir noch zum Schluss der ersten Stunde. Der göttliche Glaube, und in der zweiten Stunde machen wir es dann praktisch, konkret, der göttliche Glaube ist auch nicht abhängig von dem, was Menschen sagen. Er ist nicht abhängig, weißt du, dein göttlicher Glaube, sage ich mal so, ist nicht abhängig vom Glauben anderer Leute. Darf er gar nicht sein. Weil Jeremia 17,5 sagt, verflucht ist, wer auf Menschen vertraut. Und Fleisch zu seinem Arm macht. Das heißt, was heißt es? Das heißt, ganz egal, was irgendjemand anders glaubt, du lässt das Wort Gottes reichlich in dir wohnen und deswegen glaubst du, was das Wort Gottes sagt. Weißt du, wenn alle um dich herum sagen, das wird nicht geheilt, das wird nicht gesund. Alle Ärzte sagen, du wirst nicht geheilt, du wirst nicht gesund. Worauf verlässt du dich? Verlässt du dich auf den Glauben der anderen, sagst du, okay, gut, ich habe 5 Ärzte, die sagen, ich werde sterben, aber ich habe 7 Christen, die sagen, ich werde nicht sterben. Das ist ein gutes Verhältnis. Immerhin, wir sind in der Überzahl. Oder sagst du, Herr, ich brauche meinen eigenen Glauben. Ich brauche meinen Glauben, der auf dem Wort Gottes basiert. Ich muss ein evangeliumszentrierter Christ sein. Mein Fuß steht auf diesem Wort und zwar unerschütterlich, egal was irgendjemand sonst glaubt, erfährt. Weißt du, sonst bist du hin und her geworfen. Jemand kommt und sagt, ja, du musst noch Buße tun über deinen Vorfahren 16. Jahrhundert und du sagst, okay, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Oder sagst du, Moment mal, wo steht das in der Bibel? Wo steht das im Evangelium? Was hat das überhaupt mit dem Evangelium zu tun? Und dann kommst du schnell zu dem Schluss, nichts. Und wenn du zum Schluss kommst, dass es damit nichts zu tun hat, dann tust du es getrost weg. Egal wie jemand daherkommt, egal wie brav, egal wie christlich er ausschaut, egal wie lieb, egal wie viele Erfahrungen er gemacht hat, sogar egal wie viel Wunder er erlebt hat. Weißt du, mich interessiert überhaupt nicht, ob jemand 1000 Wunder erlebt hat aufgrund irgendeiner Lehre. Mich beeindruckt es nicht, wenn mir jemand im Fitnessstudio irgendwie da jetzt erzählt, ich bin rückgeführt worden in ein anderes Leben und ich habe jenseits Kontakte gehabt und dann bin ich reingekommen zu dieser Frau, die ein Medium war und die hatte so eine Aura und ich habe mich einfach nur hingesetzt und schon habe ich innerlich Visionen gehabt und so. Das beeindruckt mich ja überhaupt null. Weil das erleben wir ja genauso mit Jesus. Genau das Gleiche. Weißt du, im göttlichen Glauben hast du ja genau das Gleiche. Da bist du auf der geistlichen Ebene unterwegs. Nicht, dass du jetzt erlebst, dass du mit dem Jenseits Kontakt hast, aber du erlebst geistliche Dinge, du erlebst Visionen. Du wirst aktiviert prophetisch. Natürlich wirst du aktiviert. Aber das Entscheidende ist ja, wirst du aktiviert auf der Basis der Wahrheit, auf der Basis des Wortes, auf der Basis des Evangeliums oder auf der Basis von irgendeiner anderen Lehre, die mit dem Evangelium gar nichts zu tun hat. Und wenn es damit nichts zu tun hat, weißt du, dann ist mir egal, ob jemand sagt, ja, und dann sind sogar die Toten auferstanden. Das interessiert mich trotzdem nicht. Amen. Weil ich habe mich entschieden für das Wort Gottes. Halleluja, das ist das Fundament. Und das ist das Fundament für die stärksten Wunder. Und das ist das Fundament für die stärksten geistlichen Erfahrungen. Ich sage es dir nochmal zum Schluss, auf dieser Ebene hier oben des göttlichen Glaubens wartet das Stärkste auf dich. Da ist das, was du hier erlebst, nur auf einer geistlichen Ebene nichts dagegen. Ich hatte vor Jahren hatte ich einen Traum gehabt vom Dalai Lama, das weiß ich noch, so vor 6 Jahren oder so war das. Hatte ich einen Traum vom Dalai Lama und im Traum bin ich dem begegnet und da hat er mich angeschaut und ich habe ihn angeschaut und jeder von uns hat erkannt, dass wir beide auf der geistlichen Ebene unterwegs sind. Ich habe das gesehen bei ihm, dass er auf der geistlichen Ebene ist und er hat gesehen bei mir, dass ich auf der geistlichen Ebene bin. Also wir haben uns erkannt auf dieser geistlichen Ebene. Dann bin ich auf ihn zugegangen und habe ihn begonnen zu umarmen mit der Liebe Jesu Christi. Und dann habe ich die Liebe Jesu Christi freigesetzt. Und habe ich sofort gespürt, die kennt er natürlich überhaupt nicht. Amen. Ich habe ihn umarmt mit dieser Liebe Jesu Christi. Und während ich den Geist Gottes, verstehst du, nicht nur irgendeinen Geist, sondern den göttlichen Geist hier auf dieser Ebene, während ich diesen Geist in ihn reinließ, wurde der im Traum, es war wirklich so, im Traum schrumpfte der immer weiter zusammen, der Dalai Lama. Wurde immer kleiner und am Schluss hat er sich wie so eine Pfütze auf dem Boden verlaufen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber so war es im Traum wirklich. Das war ein geistliches Bild, verstehst du? Gott liebt den Dalai Lama, verstehst du? Aber der Geist in ihm ist viel, viel, viel schwächer als der Geist Jesu Christi. Viel schwächer. Trotzdem beeindruckt er viele Menschen. Warum? Weil der Geist in ihm immer noch viel stärker ist als diese seelische Ebene. Und Christen, die auf dieser Ebene unterwegs sind, sind manipulierbar von jedem beliebigen Medium, das dahergelaufen kommt. Von jedem Okkultisten, der ein paar Hühner opfert. Sind sie manipulierbar, werden in Furcht und Schrecken versetzt, machen dies oder jenes, also fangen an, sich mit dem Teufel zu beschäftigen und so weiter. Aber es ist alles nur auf dieser Ebene. Amen. In dem Moment, wo du auf dieser Ebene rutscht, wird es wie eine kleine Pfütze und fließt zusammen. Alles, nichts im Vergleich, verstehst du? Du bist auf der stärksten Ebene unterwegs. Mit göttlichem Glauben bist du auf der stärksten Ebene unterwegs. Sag zum Schluss, ich bin auf der stärksten Ebene unterwegs. Der Glaube Gottes ist in mir. Er wird genährt vom Wort Gottes. Er basiert auf dem Wort Gottes. Er basiert auf der Wahrheit. Und deshalb ist er stärker als alles andere. Es ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die natürliche Welt, wie auch die geistliche Welt. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Als die, die in der unsichtbaren Welt unterwegs sind. Ich bin nicht nur in der unsichtbaren Welt unterwegs, sondern ich bin in der göttlichen Welt unterwegs. In Jesu Christi Namen. Amen. Halleluja. Und jetzt machen wir 10 Minuten Pause und dann kommt die zweite Stunde. Halleluja.